Wenn du Reggae hörst, dann brauchst du keine Zeitung mehr. Reggae erzählt dir alles, was in Jamaika los ist. Der Musiker Roy Cousins. April 19, 1966. Es regnet in Strömen, als die Maschine des äthiopischen Kaisers Haile Selassie in Kingston, Jamaika landet. Trotz des katastrophalen Wetters haben sich 100.000 Menschen am Flughafen versammelt. Die Mehrzahl der Wartenden gehört zur Gemeinschaft der Rastafari. Sie tragen weiße Gewänder, viele machen Musik oder rauchen Marihuana. Der Staatsgast aus Afrika ist für sie mehr als nur ein weltlicher Herrscher. Sie verehren Haile Selassie als Living God, lebendigen Gott, Licht der Welt, König der Könige. Oder King Rastafari, König Rastafari. Als das Flugzeug zum Stillstand kommt, geschieht ein kleines Wunder. Sonnenstrahlen durchbrechen die Regenwolken. Die ekstatische Menge stürmt das Rollfeld, um ihren Messias zu berühren. Es dauert eine turbulente Stunde, bis Haile Selassie in Sicherheit gebracht werden kann. Eine Jamaikanerin, die an jenem Tag auf dem Flughafen mit dabei war, ist die Ehefrau der Reggae-Ikone Bob Marley. Wie viele andere wird Rita Marley später bezeugen, in Haile Selassies Handflächen Stigmata, die Kreuzeswunden Jesu Christi, gesehen zu haben. Haile Selassie, der auf Jamaika als allmächtiges Schöpferwesen angebetet wird, wird im August 1975 in Addis Abeba sterben. Marxistische Revolutionäre haben den unbezwingbaren Löwen von Juda vom äthiopischen Thron gestürzt. Im fernen Jamaika weigern sich viele Menschen, die Nachricht vom Tod des afrikanischen Kaisers zu glauben. King Rastafari muss unsterblich sein. Bob Marley bringt dies in einem Song zum Ausdruck. Narren sagen in ihrem Herzen: Rasta, euer Gott ist tot. Aber ich weiß, Jah lebt. Hey Kinder, Jah lebt. Jah live. In der Sprache des Reggae bedeutet Jah bzw. Jah Gott. Es ist ein Wort, das sich auf zwei Arten herleiten lässt. Zum einen ist es eine Kurzform des biblischen Jehova. Zum anderen lebte im 19. Jahrhundert ein westafrikanischer König namens Jaya, der sich lange erfolgreich der britischen Kolonialmacht widersetzte, bis er nach seiner Niederlage in die Karibik deportiert wurde. Dort wurde Jaya zur Symbolfigur für den Freiheitskampf der afroamerikanischen Bevölkerung. The loudest island in the world. Die lauteste Insel auf der Welt. Jamaika trägt diesen Titel zurecht. Die Musik der Karibikinsel ist eine der unverwechselbaren Stimmen im Chor der Weltmusik. Reggae ist der Sound, der Jamaika zur musikalischen Großmacht erhoben hat. Ein lässiger Rhythmus, der aus unserer westlichen Popkultur nicht mehr wegzudenken ist. Die eindrucksvollste Verschmelzung von Folk-Music aus dem karibischen Raum mit nordamerikanischem Rock, die es gibt, schreibt Joachim Ernst Behrendt über einen Sound, den wir alle im Ohr haben. Das Duden-Wörterbuch ergänzt: Reggae, aus Jamaika stammende Stilrichtung der Popmusik. Dem Begriff Reggae begegnen wir zum ersten Mal im Jahr 1968, als Toots and the Maytals ihre Platte Do the Reggae veröffentlichen. Ob dabei Reggae eine Entschärfung des anzüglichen Slang-Ausdrucks Draggy ist oder eine lautmalerische Umsetzung des typischen Offbeat-Rhythmus, bleibt ein Streitfall. Eines ist jedoch offensichtlich. Wenn wir das Wort Reggae wiederholen, Reggae, erhalten wir tatsächlich das Grundmodell der Musik. Es ist ein Modell, das der jamaikanische Künstler Lee Perry einen verrückten Zwei-Akkord-Orgelshuffle nennt. Verrückter Zwei-Akkord-Orgel-Shuffle bedeutet, das Metrum des Reggae ist ein Viervierteltakt, über dem Folgendes geschieht. Eine elektrische Orgel spielt auf den unbetonten Taktteilen der 2 und der 4 einen Akkord, der wiederum vor allem im langsamen Tempo triolisch unterteilt wird, also in drei Schläge. Diese Dreierphrasierung ist ursprünglich ein Tanz, der Shuffle. Der Gegenpol zum Herzschlag der Orgel ist das, was im Reggae-Slang Rhythm heißt. Ein Geflecht aus Perkussionsrhythmen und einer synkopisierten Basslinie. Charakteristisch ist dabei das Drop-One-Prinzip. Das heißt, die Eins, die wichtigste Zählzeit der europäischen Musik, wird immer wieder weggelassen. Die Stille des leeren Raums spielt einen Solopart. Beschreibt der Musikethnologe Graham Ewens dieses für unser weißes Musikempfinden so ungewohnte rhythmische Konzept. Der Reggae ist mehr als ein sonniger Good Vibration Sound. Er ist das Kind einer konfliktreichen Kolonialgeschichte. Und die beginnt im Mai 1494. Amerika-Fahrer Christoph Kolumbus entdeckt eine Insel, deren indigene Bevölkerung die Europäer kriegerisch empfängt. Trotz aller Gegenwehr lässt sich die koloniale Eroberung des Eilandes, das in der Sprache der Indianer Chaimaka, Land des Holzes und des Wassers heißt, nicht aufhalten. Die Herrschaft der Spanier dauert bis 1655, dann übernehmen die Engländer das Regiment. Die ersten Schiffe mit menschlicher Ware aus Afrika landen bereits um 1550 an Jamaikas Küste. Die Karibikinsel wird zum zentralen Umschlagplatz für den amerikanischen Sklavenhandel. Die mit Abstand größte ethnische Gruppe des seit 1962 unabhängigen Vielvölkerstaates sind heute die Nachfahren der afrikanischen Sklaven. Das ist die historische Kulisse, vor der Reggae entstanden ist. Meine Musik ist Protestmusik. Musik, die gegen Sklaverei protestiert, gegen Rassismus, Ungleichheit, wirtschaftliche Diskriminierung und die Ungerechtigkeiten, die wir während der Kolonialzeit erleiden mussten. Wir wurden aus Afrika entführt und auf Sklavenschiffen nach Jamaika gebracht. Dort hat man uns unseren Namen genommen, unsere Sprache, unsere Kultur, unseren Gott und unsere Religion. Prince Buster, der wie kaum ein anderer Künstler die Entwicklung des Reggae beeinflusst hat. Wie alle anderen afroamerikanischen Musikstile ist auch der Reggae das Ergebnis von langen Verschmelzungsprozessen. So spricht der Autor David Katz von einer labyrinthartigen Entwicklungsgeschichte. Joachim Ernst Behrendt von einem diffizilen und komplex geladenen Hintergrund. Das Wurzelgeflecht des Reggae ist weit verzweigt. Da sind zum Beispiel Kumina oder Buru genannte Trommelrhythmen, die auf die westafrikanische Ashanti-Vergangenheit vieler Jamaikaner hinweisen. Weitere prägende Elemente des Reggae sind karibische Volksmusiken wie der jamaikanische Mento oder der Calypso aus Trinidad. Das eigentliche Fundament der Popmusik Reggae ist jedoch aus technischen Geräten gegossen. Aus Plattenspielern, Verstärkern und Boxen. Sound Systems heißen die mobilen Musikanlagen, die nach 1950 in Kingston an allen Ecken und Enden aufgestellt werden und die ein so billiges wie schweißtreibendes Tanzvergnügen für die Großstadtjugend sind. Einige Sound System Men, wie man die Betreiber der Musikanlagen nennt, werden später als Musikerproduzenten oder Studiobetreiber zu Schlüsselfiguren des Reggae. Die Vinylscheiben, die sich zunächst auf den Plattentellern drehen, sind Rhythm and Blues Platten US-amerikanischer Herkunft. für Jamaikas Musiker ein unbefriedigender Zustand. Eine eigenständige jamaikanische Musik muss her. Diese neue Musik, eine Hochgeschwindigkeitsmusik, die von schneidenden Bläsersätzen und starken Offbeat-Akzenten gekennzeichnet wird, heißt Ska. In den 1960er Jahren vollzieht sich in Jamaikas populärer Musik ein stilistischer Wandel. Der Bläsersatz des Ska wird eingemottet, das Tempo entschleunigt sich. Elektronisch verstärkte Instrumente wie die E-Gitarre übernehmen die tragende Rolle. Rocksteady heißt der neue Stil. Der Reggae hat nicht nur friedliche Vorfahren, denn Rocksteady ist der Sound der Root Boys, der jungen kriminellen Überlebenskünstler der Großstädte. Root Boys sangen über ihre Probleme, ihre Ängste und ihre Root Attitude, ihre Haltung. Typisch war der Song Dreader Than Dread. Wenn du so blöd bist, mir nicht zu glauben, wirst du dich auf dem Friedhof wiederfinden, denn du wirst tot sein. Das englischsprachige Buch Rough Guide World Music. I said, hush up, you're sentenced to 400 years and 500 lashes. I am going to set an example. I, good boys, don't cry. When I was in Africa, I hear you were tough. I'm not guilty, you know, I'm put a turn, take him away. Beat the drum, Rasta Man, heißt es in einem Reggae-Song. Schlag die Trommel, Rasta Man. Und singe von glorreichen Zeiten, in denen du mit stolzer Brust durch dein Vaterland gingst. Wer von der Entwicklung des Reggae Ende der 1960er Jahre redet, der muss auch von Rastafari reden, von Dreadlocks und von Babylon. Dabei gilt, Rasta und Reggae sind nicht deckungsgleich. Der Rastafarianismus ist eine spirituelle Bewegung, eine Art Religion, die sich auf einen gebürtigen Jamaikaner bezieht, Marcus Garvey. Eine Rückschau. Garvey, Jahrgang 1887, war ein visionärer Macher, wie es nur wenige gibt. In Personalunion Unternehmer, Politiker, spiritueller Führer und Kämpfer gegen Rassismus und für Gleichberechtigung. Garvey studierte in London und zog nach New York, wo er mit seinen Reden Stadien wie den Madison Square Garden füllte. Zusätzlich gründete er eine Schifffahrtslinie, die Black Star Line, die seine schwarzen Brüder und Schwestern zurück nach Afrika bringen sollte. Und er rief die UNIA ins Leben, die erste mächtige afroamerikanische Freiheitsbewegung, deren Motto dem 68. Psalm entnommen war. Die Fürsten aus Ägypten werden kommen. Mohrenland wird seine Hände ausstrecken zu Gott. Als Haile Selassie 1930 gekrönt wird, war Marcus Garvey überzeugt, der gottgleiche Messias, der den Afroamerikanern die Freiheit bringt, kann nur der neue äthiopische Kaiser sein. Marcus Garveys Philosophie ist eine tragende Säule der Rastafari-Religion. Eine andere sind Abschnitte des Alten Testaments, in besonderer Interpretation. Das heißt, Rastas setzen sich mit dem von Gott auserwählten Volk Israel gleich, das sich in babylonischer oder ägyptischer Gefangenschaft befindet. Ihr Glaube wird geprägt von der Sehnsucht, das Joch der Knechtschaft abzuwerfen und ins gelobte Land zurückzukehren. Der Reggae ist voll von Metaphern und Symbolen, die der Rastafari-Ideologie entnommen sind. Dreadlocks als Ausdruck eines schwarzen Selbstbewusstseins sind nur eines davon. Und wenn Bob Marley singt, Babylon's system is a vampire. Das System Babylon ist ein Blutsauger. So ist dies eine Rastafari-Anklage gegen Babylon. Die korrupte, verdorbene Welt der Baldheads, der angepassten weißen Glatzköpfe. We're gonna chase those crazy ballheads out of town. Betrachten wir die Musik Jamaikas unter einem globalen Blickwinkel, dann ragt ein Künstler unter all den Größen des Reggae heraus: Bob Marley. Dazu Graham Ewens. Bob Marley war der erste Superstar der Dritten Welt. Sein Name, seine Ausstrahlung und seine Musik sind in nahezu jedem Haushalt der schwarzen Diaspora gegenwärtig. Er führte den Siegeszug des Reggae in Afrika, Europa, Amerika und anderen Teilen der Welt an. Marley wird 1945 in der jamaikanischen Provinz geboren. Der Sohn eines älteren britischen Offiziers und einer 18-jährigen Schwarzen wächst in Trenchtown, einem der gefährlichsten Ghettos von Kingston, heran. Ein Foto zeigt den jungen Mann, dessen Markenzeichen später die Rastamähne wird, im dunklen Anzug und mit kurzen Haaren. Zusammen mit Peter Tosh und Bunny Wailer nimmt Marley 1964 einen Song in Rude Boy-Manier auf, Simmer Down, der auf Jamaika ein Hit wird. Wenn Marley später gesteht, I shot the sheriff, dann ist dies auch eine Anspielung an alte Rude Boy-Zeiten. Mitte der 1960er Jahre schließt sich der getaufte Katholik Marley der Bewegung der Rastafari an. Mit Konsequenzen für seine Person und seine Musik. Einerseits steht Marley für schwarze Identität und Sozialkritik. Andererseits verkünden seine Stücke eine universelle Botschaft. Die vom Glauben an die Kraft von Frieden und Liebe. 1972 unterzeichnet Marley einen Plattenvertrag bei einem britischen Label. Sein Sound wird rocklastiger. Und so sind die Voraussetzungen geschaffen, um die kommerziell übermächtige angloamerikanische Musikszene zu erobern. Der Rough Guide World Music schreibt: Dank seiner kraftvollen Persönlichkeit und eines klugen Marketings wurde Marley weltweit zum Symbol der Rebellion. Mitte der 1970er Jahre gilt Bob Marley als moralische Instanz, auch in seiner karibischen Heimat. Und es sind politisch unruhige Zeiten. 1976 wird Marley Opfer eines Attentats. Am Vorabend eines Konzerts für den jamaikanischen Premierminister überfallen mit Pistolen bewaffnete Männer Bob Marleys Haus. Trotz seiner Schussverletzungen tritt der Reggae-Star ins Rampenlicht. 2 Jahre später steht Jamaika kurz vor einem Bürgerkrieg. Während des legendären One-Love-Konzerts reichen sich die Führer der beiden großen verfeindeten Parteien auf Bob Marleys Initiative die Hände. Eine Geste der Versöhnung, die Jamaika aufatmen lässt. Bob Marley stirbt am 1. Mai 1981, im Alter von 36 Jahren. Todesursache: Krebs. Seine Beerdigung brachte 10.000 Menschen auf die Straße und ließ das Leben auf Jamaika für 2 Tage stillstehen. Sein Leichnam liegt jetzt in einem Mausoleum in seinem Heimatdorf Nine Miles und wird von Wächtern mit Dreadlocks bewacht. Bob Marleys Tod ist eine Zäsur. Ob der Reggae jedoch dadurch, so wie es das Sachlexikon Rockmusik behauptet, als Stil stagnierte, weil ihm die musikalische und moralische Autorität genommen worden war, ist eine Einschätzung, die nicht jeder Reggae-Spezialist teilt. Dennoch ist sicher, nach Bob Marley verblasst die spirituelle Leuchtkraft einer Musik, die mit Begriffen wie Roots, Wurzeln oder Consciousness, Bewusstsein charakterisiert wird. Andere Strömungen setzen sich durch. Dub, Dancehall, Ragamuffin. Um 1990 wird der Beat des Reggae härter, die Texte gewalttätig. Man spricht von Gun Lyric oder extrem sexistisch. Ein Trend, der mit dem Schlagwort Slackness bezeichnet wird. Nichts hat den Reggae jedoch so verändert wie der Computer. Musik wird heute im Mehrspurverfahren aufgenommen. Das heißt, jedes Instrument und jede Stimme erhält eine Tonspur. Im Dub-Verfahren werden einzelne Spuren bestehender Stücke hergenommen und wie in einem Baukastensystem neu zusammengesetzt. Auf diese Weise, die in Kingstons Tonstudios zum Standard geworden ist, lässt sich Musik wie am Fließband produzieren. Jeder Bewegung folgt eine Gegenbewegung. Dass der Reggae heute A. seine Industrialisierung überlebt hat und B. seine Seele ständig wiederentdeckt, zeigt, wie stark er ist. Denn letztlich sind Good Vibrations eine Frage der Haltung und nicht der technischen Möglichkeiten. Der jamaikanische Musiker Luciano. Die Computerrevolution hat viele Leute so unter Strom gesetzt, dass sie ihren Geschmacksnerv für authentische Sounds verloren haben. Unsere Kreativität sollte doch nicht vom Computer zerstört werden. Aber wir können den Computer durchaus für unsere Kreativität nutzen und so einen neuen Sound erschaffen. Didn't my people before me slave for this country? Well, then they sing that I'm a black king, christened like a white kid, and living in a white man world. False education, destroying nation, and mashing up for boys and girls. King Selassie, the kings of all man, you are safe when you're. Sie hörten Musik aus Jamaika, Bob Marley und der Reggae von Markus Vanhoefer. Es sprachen Christian Baumann und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Daniela Röder. Regie Markus Vanhoefer. Eine Sendung von Radio Wissen.